Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Meine Damen und Herren, es ist wieder Samstag, genauer gesagt der 13. Januar 2018. Seien Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Denn wo entspringen patriotische Taten finanziellen Erwägungen? Die Leute, die aus finanziellen Gründen patriotisch sind, wählen für die patriotischen Taten meistens andere aus. Und diese Ausgewählten bekommen nichts für ihre Taten. Im Allgemeinen. Bertolt Brecht. Auch jetzt gibt's wieder 2 Stunden von 10 bis 12 Uhr Informationen, Musik und Hintergründe. Niemandsland ist Teil von Contrabanda FM auf 91.4 hier in Barcelona, direkt aus dem Herzen einer großen, großen Stadt. Wir machen eine Sendung für Leute in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und natürlich jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskerts. Angekommen im Wind, Wind, Westen. Hebt eure Köpfe, schaut über die Grenzen. Alles ist begrenzt, selbst die Intelligenz. Assalamu alaikum, Brüder und Schwestern. Viele können nicht hier sein, im weiten, weiten Westen. Der Antrag ging verloren, der Antrag kam nie an. Ein Kind ist gestrandet, ohne Namen, ohne Land. Wir sind wertlos, der Pass uns am Wert gibt. Braucht mal ein Visa, mal ein Aufenthaltskärtchen. Sind so viel wert, wie der Geldbeutel schwer ist. Gib mir das Visa und ein Aufenthaltskärtchen. Wir sind wertlos, der Pass uns am Wert gibt. Doch mal ein Visa, mal ein Aufenthaltskärtchen. Sind so viel wert, wie der Geldbeutel schwer ist. Gib mir das Visa und ein Aufenthaltskärtchen. Und alle singen so. Alle singen so. Alle singen so. Asyl. Und alle klingen so. Und alle klingen so. Alle klingen so. Asyl. Und alle singen so. Alle singen so. Alle singen so. Asyl. Und alle klingen so. Alle klingen so. Und alle klingen so. Assalamu alaikum, Brüder und Schwestern. Wir sind angekommen im super schlauen Westen. Futter gibt's im Supermarkt, Noten gibt's überall. Der Fortschritt ist so phänomenal. Assalamu alaikum, herzlich willkommen. Vergiss deine Herkunft, vertickt wie sie Bomben. Lern endlich die Sprache, werd endlich ein Sklave. Vergiss deine Werte, mach Geld oder sterbe. Wir sind wertlos, der Pass uns am Wert gibt. Brauch mal ein Visa, mal ein Aufenthaltskärtchen. Sind so viel wert, wie der Geldbeutel schwer ist. Gib mir das Visa und ein Aufenthaltskärtchen. Wir sind wert, was der Pass uns am Wert gibt. Brauch mal ein Visa, mal ein Aufenthaltskärtchen. Sind so viel wert, wie der Geldbeutel schwer ist. Gib mir das Visa und ein Aufenthaltskärtchen. Und alle singen so. Alle singen so. Alle singen so. Asyl. Und alle klingen so. Und alle klingen so. Alle klingen so. Asyl. Und alle singen so. Alle singen so. Alle singen so. Asyl. Und alle klingen so. Alle klingen so. Und alle klingen so. Gib mir das Visa. Also warum die Welt verwässlichen? Alles Weitreim, alles Hardcore. Und die Kids schauen alle nur noch Hardporn. Jeder Weg kommt ziemlich hart vor. Kein Platz für Familie, Freunde und Amor. Verloren in einer Welt, die digital ist. Mein Pixel sein als alles, was real ist. Jeder Absturz wirkt so magisch. Es ist tragisch. Versteht ihr jetzt, warum sie arm sind? Versteht ihr jetzt, warum sie arm sind? Asyl. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 61. Teil. Kommandant Hans. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. Vor 70 Jahren starb Hans Kahle, einer der wichtigsten Kommandeure der internationalen Brigaden in Spanien. Einer der größten Augenblicke in meinem militärischen Leben in Spanien war, als in einer kleinen Ortschaft nahe Guadalajara, in einem Ort, den wir von den Italienern befreiten, den Kindern des Ortes der Besuch der Schulen ermöglicht werden konnte. Das zeigt, dass in der spanischen Volksarmee an der Seite der militärischen die kulturelle Arbeit marschiert. In meiner Division gibt es einen Kommandeur, der Schriftsteller ist, ein anderer ist Maler, ein dritter Komponist. Alle drei sind, was sich in mehreren Kämpfen bewiesen hat, exzellente Soldaten. Diese Sätze sprach ein Delegierter am 6. Juli 1937 in Madrid auf dem 2. Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur, von dem aus dem Kongressprotokoll nur zu erfahren ist, dass er Hans hieß und Deutscher war. Aber Hans war zu dieser Zeit bereits bekannt im republikanischen Spanien. Viele außerhalb der Volksarmee werden nicht gewusst haben, dass es sich bei ihm um den deutschen Kommunisten, Journalisten und Offizier Hans Kahle handelte. Die vielen Intellektuellen, mit denen er befreundet war, kannten seinen vollen Namen natürlich. von Ernest Hemingway über Egon Erwin Kisch, Erika und Klaus Mann bis zu Michail Golzow. Auch der Ministerpräsident Juan Negrín hatte ihn empfangen. Gale schrieb in diesem Krieg in Zeitungen und Zeitschriften, aber unter seinen Artikeln und Aufrufen stand immer nur Hans oder Jorge Hans. Kein Offizier der internationalen Brigaden wurde so oft in der Presse abgebildet wie er. Aber selbst in den Bildunterschriften stand nur sein Vorname. Und mit diesem unterzeichnete er auch seine Befehle als Bataillons- und Brigadekommandeur. Selbst später, als er zunächst die 17. und danach die 45. Division befehligte und zeitweilig für die gesamte Ebro-Front verantwortlich war. Hans Kahle gehörte zu den Freiwilligen, die die Republik am meisten brauchte. Er verfügte über militärische Erfahrungen, war Internationalist und sprach fließend Castellano. So konnte er sich mit den spanischen Offizieren und Soldaten in ihrer Muttersprache unterhalten. Von den 14.000 Soldaten, die unter seinem Kommando standen, waren 10.000 Einheimische. Er war geachtet und beliebt. Daran, dass die Hauptstadt Madrid im November 1936 nicht in die Hände der Faschisten fiel, hatte Kahle einen hervorragenden Anteil. Enorm wichtig war seine Mitarbeit an der Organisation der neuen Volksarmee. Nachdem er zunächst das Bataillon Hans, Edgar-André-Bataillon, befehligt hatte, übernahm er schon einen Monat nach seiner Ankunft in Spanien das Kommando über die 1. Internationale Brigade, die als 11. Brigade in die Geschichte eingehen sollte. Das militärische Handwerk hatte Hans Kahle als Offizier im Ersten Weltkrieg erlernt. Diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts machten ihn zum Pazifisten. Aber die Erfahrungen eines längeren Südamerika-Aufenthaltes, das internationale Vordringen des Faschismus und seine journalistische Arbeit überzeugten ihn, dass der Pazifismus eine neue Katastrophe nicht verhindern könne. 1928 trat er in die KPD ein und arbeitete für ihre Presse. 1933 musste er Deutschland verlassen und gehörte zu den Ersten, die sich der bedrohten Spanischen Republik zur Verfügung stellten. Dort war er neben Wilhelm Zeisser, General Gómez, der ranghöchste deutsche Offizier. Als Ende 1938 die internationalen Brigaden aus Spanien abgezogen wurden, lud Thomas Mann ihn ein, in seinem Haus in Princeton nahe New York zu wohnen. Ein deutliches Zeichen der internationalen Wertschätzung, die Kahle genoss. Nach der Niederlage der Republik konnte er nach England emigrieren, wurde dort aber interniert und nach Kanada verbannt. Internationale Proteste, so auch von seinem Freund Ernest Hemingway, erzwangen 1943 seine Rückkehr nach England. Dort schrieb er regelmäßig über Nazi-Deutschland, die Rote Armee und den Kriegsverlauf. Im Februar 1946 nach Deutschland zurückgekehrt, stellte sich Hans Kahle sofort dem demokratischen Neuaufbau zur Verfügung und wurde Mitglied der Landesleitung der SED und Chef der Volkspolizei in Mecklenburg-Vorpommern. Am 1. September 1947 verstarb er im Alter von 48 Jahren nach einer schweren Magenoperation. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 61. Teil, Kommandant Hans, eine Niemandslandproduktion, 2018. Ich verlas den Text, der größte Augenblick, vor 70 Jahren starb Hans Kahle, von Werner Ab, erschienen in der Jungen Welt.

Paragraph 111. Lauf, Prolet, lauf. Du hast das Recht, ein Grundstück zu erwerben. Dazu hast du das Recht. Du hast das Recht am Wannsee, du hast das Recht am Mögelsee. Jetzt braucht kein Prolet mehr Hungers zu sterben. Er hat das Recht, ein Grundstück zu erben. Er hat ein Recht, das ist nicht schlecht. Er darf etwas erwerben. Halt, halt, Prolet, das Grundstück da, das hat schon einer erworben. Dazu hat er das Recht, er hat das Recht am Wannsee, er hat das Recht am Mögelsee. Da musst du schon warten, bis er gestorben. Dann hat es wieder ein anderer erworben. Und er hat geblecht, und das war sein Recht. Sonst hättest du was erworben. Paragraph 218. Herr Doktor, die Periode. Na, freuen Sie sich doch, Mann, dass die Bevölkerungsquote ein bisschen wachsen kann. Herr Doktor, ohne Wohnung. Na, ein Bett werden Sie doch wohl haben. Da gönnen Sie sich ein bisschen Schonung und halten sich ein bisschen stramm. Da seien Sie mal eine nette kleine Mutter und schaffen mal ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben Sie einen Bauch und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch. Und jetzt keinen Stuss und jetzt werden Sie Mutter und Schluss. Arbeitsloser, dass der nicht ein Kind haben kann. Nee, Frauchen, das ist ein bloßer Antrieb für ihren Mann. Herr Doktor. Bitte, Frau Renner. Da kann ich Sie nicht verstehen. Sehen Sie, der Staat braucht Männer, die an der Maschine stehen. Und nun seien Sie mal eine nette kleine Mutter und schaffen mal ein Stück Maschinenfutter. Dazu haben Sie den Bauch und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch. Und jetzt keinen Stuss und jetzt werden Sie Mutter und Schluss. Herr Doktor, wo soll ich denn liegen? Frau Renner, nun quasseln Sie nicht. Erst wollen Sie das Vergnügen und dann wollen Sie nicht Ihre Pflicht. Und wenn wir mal was verbieten, dann wissen wir schon, was wir tun. Und nun seien Sie mal ganz zufrieden und lassen Sie das Ganze mal unsere Sorge sein, ja? Und nun seien Sie meine nette kleine Mutter und schaffen mal ein Stück Maschinenfutter. Dazu haben Sie den Bauch und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch. Und jetzt keinen Stuss und jetzt werden Sie Mutter und Schluss. Der ARD-Homepage gab es etwas sehr Interessantes. Da gab es einen Film in 5 Lektionen zum Rüstungslobbyisten. Der Autor ist Herr Michael Gabler, Redakteur der ARD Deutschlands. Kampfpanzer für Katar, Patrouillenboote für Saudi-Arabien, Handfeuerwaffen für die USA. Die Laune in der deutschen Rüstungsindustrie könnte besser nicht sein. Wie aber passt das angeblich so restriktiven Waffenexportpolitik der Bundesrepublik, der Bundesregierung? Wie passt das dazu? Sind die Praktiken der Rüstungslobby wirklich so ausgefeilt, dass bestehende Gesetze keine Hindernisse für skrupellose Geschäfte darstellen? Mitnichten. Vom nonchalanten Gesetzesbruch bis zur Panzerfabrik in der Türkei. In 5 einfachen Lektionen kann jeder lernen, unmoralische Deals einzufädeln. Erstmal etwas zum Hintergrund, zur Geschichte der deutschen Rüstungsindustrie. Eigentlich dürfte es in Deutschland gar keine Rüstungsindustrie mehr geben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland entmilitarisiert und die Produktion von Kriegswaffen per Grundgesetz verboten. Jawohl. Aber keine Regel ohne Ausnahme. In besonderen Fällen gestanden die Alliierten der Bundesregierung Sondergenehmigungen zu. Dann kamen der Koreakrieg, die NATO und der Kalte Krieg und aus den wenigen Ausnahmen wurde wieder die Regel. Mit haarsträubenden Einzelheiten dokumentiert der Film, wie Deutschland in der Nachkriegszeit jeden noch so zynischen Waffenexport als politischen Türöffner nutzte und so zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt aufsteigen konnte. Und das ist erst der Anfang. Lektion 1. Nimm Einfluss auf die Politik. Jeder neue Amoklauf in den USA löst die immer gleiche Kettenreaktion aus. Anfänglichen Beileidsbekundungen folgen Forderungen aus der Politik nach schärferen Waffengesetzen, woraufhin Waffennarren reflexartig ihr ohnehin schon üppiges Arsenal weiter aufrüsten. Das Ende vom Lied? Es ändert sich gar nichts. Daran hat die mächtige Waffenlobby einen großen Anteil, die in den USA mit einem perfiden Notensystem für Abgeordnete über politische Karrieren mitentscheidet. Das Politmagazin Monitor zeigt, wie deutsche Waffenhersteller der amerikanischen Waffenlobby mit finanzieller Unterstützung politischen Einfluss sichert. Ein erschreckendes Beispiel für Lobbyismus in seiner reinsten Form. Lektion 2. Ignoriere geltende Gesetze, heißt diese Lektion. Eigentlich ist es deutschen Rüstungsunternehmen verboten, Kriegswaffen in Krisengebiete zu exportieren. Dazu gehörten 2010 auch 4 Unruhestaaten in Mexiko, in denen Folter, Entführungen und Auftragsmorde an der Tagesordnung waren. Auch von Seiten der Polizei. Das deutsche Rüstungsunternehmen Heckler & Koch kümmert sich aber wenig um die Vorgaben der Bundesregierung und lieferte tausende Sturmgewehre illegal nach Mexiko. Mit exklusiven Aufnahmen belegte das Politmagazin Report Mainz, wie Heckler & Koch das Kriegswaffenkontrollgesetz umging. Bei ihren Recherchen gerieten die Journalisten selbst ins Visier des Waffenherstellers und des Militärnachrichtendienstes MAD. Lektion 3. Setze Entscheidungsträger auf deine Gehaltsliste. Über Jahre gab der joviale Bundestagsabgeordnete Florian Hahn im Verteidigungsausschuss des Bundestags politische Starthilfe für Rüstungsprojekte. Gleichzeitig kassierte er bis zu 300.000 Euro im Jahr als Aufsichtsratsmitglied des bayerischen Rüstungsdienstleisters IABG. Außerdem praktisch als Berichterstatter seiner Fraktion war Hahn im Verteidigungsausschuss aber auch für Aufträge zuständig, von denen diese Firma später profitieren sollte. Ein Schelm, wer jetzt Böses denkt. Ende 2016 flog diese erstaunlich furchtbare Verquickung von Politik und Wirtschaft auf. Ein Rüstungslobbyist im Zentrum der Macht, guter Stoff für einen Politthriller ohne Happy End. Lektion 4. Verlagere deine Waffenproduktion ins Ausland. Seit Beginn der deutsch-türkischen Krise wurden einzelne Waffen- und Munitionslieferungen in die Türkei von der Bundesregierung untersagt. Zu groß war die Angst, dass deutsche Waffen auch gegen Regimegegner eingesetzt werden könnten. Doch die findige Waffenindustrie hat längst Strategien parat, um weiter im Geschäft zu bleiben. Die Lösung? Munition und Fahrzeugsysteme sollen im Ausland und damit abseits deutscher Exportkontrollen hergestellt werden. Pläne des Waffenherstellers Rheinmetall, eine Produktionsstätte für Rad- und Kettenfahrzeuge über eine Tochterfabrik in der Türkei zu errichten, befinden sich bereits in der Umsetzung. Ein beispielloser Beleg also für die Konsequenz, mit der sich deutsche Rüstungsunternehmen den Kontrollen der Bundesregierung entziehen. Moral und Verantwortung, Fehlanzeige. Und schließlich Lektion 5. Platziere Berater im Verteidigungsministerium. Triebwerkprobleme beim Transportflieger A400M, das unpräzise Gewehr G36 und die fehlende Betriebserlaubnis für die Drohne Eurohawk, viele Großprojekte der Bundeswehr entpuppen sich als Milliardengrab. Das alles wurde Ursula von der Leyen irgendwann zu bunt und so stellte die Verteidigungsministerin ihren Beamten im März 2017 externe private Berater zur Seite, die solche Fehlplanungen in Zukunft verhindern sollen. Eigentlich keine schlechte Idee, wären da nicht die lukrativen Geschäftsbeziehungen aller drei Beraterfirma zu Rüstungsunternehmen. Resümee, Lobbyismus in Vollendung. Wer eine ganze Beraterarmee ins Ministerium für Verteidigung einschleust, legt seine Meisterprüfung zum Rüstungslobbyisten mit Auszeichnung ab. Der Typ zu dir sagt, zunächst sind's 3-4 Fehlversuche, bis sich schließlich doch noch wer erbarmt. Er war ein Fan von dir gewesen, meinte, du willst wissen, was dazwischen kommt. Du hättest dich irgendwie verändert, doch konkret fiel ihm nichts hin, warte krumm noch. Früher alles besser, als ihr noch in Wackersdorf gespielt. War ihr politischer, höchst ihr mir zu kommerziell. Okay, denkst du, wenn das in Meinung ist, wir leben schließlich in einem freien Land. Bloß nicht beleidigt, rüber komme und du sähst. Das ist ja interessant. Du freust ihn, womit Häsing Lüge näher, der sagt, er wäre Versicherungsagent. Naja, denkst du, dann ist der Mann, was mich betrifft, wirklich kompetent. Und schließlich schaffst du zu verschwinden, doch der Typ, der geht hier noch nicht aus dem Kopf. Immer noch perplex, weil der letztendlich ob seltsamer Anspruch bockt. Will der sich allen entziehen? Wort sind Zustimmung für das, was du meinst. Bloß weil er irgendwann ein Blatt gekauft hat, jöwe das Bonus, woven rob das rein. Sich in die Leben zu mischen, so jetzt wie eine Faust gebackt. Vollkasko Desperados, Jan Signore, ziemlich auf den Sack. Als wirst du jemals angetrollt, als Politclown zwischen Hennessy und Schick. Das war ein Missverständnis und ein Date hier, wirklich furchtbar late. Jetzt Illusionen zu zerstören, doch in Schublade hast du noch nie gepasst. Und du hast Ignoranz und Anmaßung, solange du denken kannst, ja Hass. Ach, hätte der Typ doch zwischendurch wenigstens ab und zu uns hingehört. Denn weiß der Döbel am Eng, hätte dann ja doch noch irgendjemand kapiert. Du warst knapp 18, als du ob der Kreuzung stumpfst und ich gefroren hast, welche Welch. In Richtung Risiko natürlich, und zwar ohne Rückfahrticket in der Tasche. Und du hast immer kurz Jahre, leider blind dabei, manche in ob der Strecke. Du hast die Leder wie ein Tier und wie ne Hund hast du den Hund aus die Leck. Hört so, ihr lässt ihr Patienten und Versicherungsagenten aus dem Weg. Er kommt bisher, Jodon, ich klar, und wie du siehst, ob das Ziel gerade jetzt recht. Das, was du meinst. Bloß, weil er irgendwann ein Blatt gekauft hat, ja, für das Bonus, woran rob das Rex. Sich in die Leben zu mischen, so jetzt, wie eine Faust gebackt. Voll Casco Desperados, Jan Signore, ziemlich auf der Sack. Casco Desperados haben genau genommen, noch nie ein Jet gerafft. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, Freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Hallo Werner, guten Morgen. Du bist auch im Studio. Wie geht's? Guten Morgen. Naja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Was soll ich denn sonst am Samstagvormittag machen? Ach so, die sind froh, wenn sie dich los sind, oder was? Gut. Nee, ich komme sehr gerne hierher. Gut. Aber natürlich, wie immer sind wir heute wieder zu zweit. Wo ist Walli, wo ist Bammel? Der wollte doch heute kommen. Weißt du irgendwas von ihm? Nee, keine Ahnung. Der hat sich auch nicht gemeldet. Ich habe aber leider meine E-Mails nicht gelesen. Ich hatte gestern... Ich habe noch mal reingeguckt, ja? und da war keine E-Mail. Aber es ist ja nicht zum ersten Mal, lieber Bammel, dass du, dass wir diese Erfahrung mit dir machen. Ich meine, du bist zwar kein Schwabe, da kannst du nichts dafür, aber im Schwabenland gibt's so eine Redewendung, die heißt, mit 40 werdet Schwabe gescheit. Und du bist ja inzwischen, obwohl du kein Schwabe bist, auch über 40. Und da wär's doch eigentlich so Zeit, denke ich mal, so langsam so gewisse Gepflogenheiten, sagen wir mal, zu revidieren. Also ich kann es verstehen, dass du es toll findest, wenn du dich als Freaky oder als Hippie empfindest. Und da muss man ja versuchen, gewisse Eigenschaften aus dieser Zeit hinüber zu retten ins 41. Lebensjahr. Aber so gewisse Sachen solltest du dir eigentlich nicht mehr leisten, denke ich. Okay? Also, bis zum nächsten Mal. Das war aber das Wort zum Sonntag, am heutigen Samstag im neuen Jahr. Wir grüßen dich trotzdem, Bammel. Mach's gut und wir hoffen, dich bald hier zu sehen und zu hören. Tja, wieder eine Woche ist vorbei. Das Wetter im Moment hier in Barcelona ein etwas leicht angegrauter, leicht diesiger und trotzdem irgendwie hintergründig sonniger Himmel. Die Temperaturen sind ein bisschen gefallen, da freuen wir uns. Es ist ein kleiner Hauch von Winterkälte ist da. Und es geht alles wieder von vorne los. Die Separatisten machen weiter. Puigdemont hat in Brüssel sein sogenanntes Parlament zusammengerufen, beziehungsweise seine Fraktion. Und letzte Woche, ich weiß nicht, ob du Polonia gesehen hast, die Satire-Sendung vom katalanischen Fernsehen, da war etwas sehr Lustiges. Da saß eine katalanische Familie am Tisch und die Reyes hatten ihnen allen ein Geschenk gebracht. Jedes Kind hat einen großen Karton und da steht drauf, Republik zum selber basteln. Die Kinder schauen erwartungsvoll auf die Kiste, dann heben sie hoch, die Kiste wiegt nichts und die Kinder sagen, aber die Kiste ist doch leer. Und da sagt der Papa, ja, aber die Anweisungen werden aus Brüssel kommen. Das ist ungefähr die Situation, in der sich Katalonien im Moment befindet. Die Kiste ist leer, die Anweisungen sollen aus Brüssel kommen. Ja, also so wie es aussieht, die Wahlen sind ja vorbei, die Independentistas alle zusammen hätten zwar eine knappe absolute Mehrheit, sie werden sich halt nicht einigen. Also, was wir schon immer gesagt haben, es wird nach der Wahl genauso weitergehen wie vor der Wahl, das so wie die Nachkriegszeit ist wieder die Vorkriegszeit und so. Und die wollen jetzt eigentlich dann diese Woche, die kommende Woche jetzt irgendwie zusammentreten, das Parlament soll sich konstituieren hier. Ja, die müssen, die haben ja bestimmte Fristen. Ja, genau. Ich weiß nicht genau, am Donnerstag konstituierende Sitzung. So. Ja, ich glaube am 17. meines Wissens. Ja, und jedenfalls natürlich, der eine ist in Brüssel und ich verstehe das aus persönlicher Sicht, dass der hier abhaut, um nicht in den Knast zu kommen. Das würde ich auch machen. Ja. Und aber jetzt diese Person als Präsidenten zu präsentieren, wenn er gar nicht da ist, ist halt doch nicht so einfach. Der andere sitzt im Knast, also die immer noch, es ist, man weiß nicht, soll man lachen oder heulen, dass die solche Leute im Knast behalten, unter anderem mit der Begründung, die würden, wenn sie rausgelassen würden, dann wieder gewaltmäßig versuchen, die Republik hier, die Unabhängige, zu konstituieren. Also das ist natürlich völliger Unsinn, ja. Also dieses Argument da, Und das kann man eigentlich nur noch erklären, dass die Fraktion in Madrid, die Rache wollen, die sich rächen wollen an diesen Katalanen da, dass die eindeutig den Kurs bestimmen. Na gut, aber das... Werner, ist natürlich auch ein Bremsklotz. Ne? Wenn Sie das nicht machen würden, dann würde das ja immer so weitergehen. Wenn die das nicht machen würden, dann würden die andere Seite, würde natürlich noch weitergehen. Die andere Seite würde noch dreister und unverschämter auftreten. Das ist richtig. Und sich Rechte anmaßen, die ihnen eigentlich nicht zustehen. Und da haben sie wohl jahrelang die Sache richtig schleifen lassen, anstatt was Vernünftiges auszuhandeln, haben sie gedacht, wir machen das wie im Baskenland, wir kaufen einen Teil dieser Leute. Im Baskenland hat man ja auch das Separatistenproblem im Moment mit Geld zugestopft. Man hat ihnen Geld hingeworfen, eine Riesensumme, die keine andere Autonomie hat, und sie glauben damit, das Problem aus der Welt zu haben, aber in 2-3 Jahren wird die gleiche Sache wieder da sein. Bei der nächsten Wirtschaftskrise werden die Leute wieder versuchen, in dieser Schiene, in der Separatistenschiene, ihr Heil zu suchen. Und dann wird die ganze Geschichte woanders wieder genauso weitergehen. Das ist, was die natürlich sagen aus Madrid. Na, uns bleibt keine andere Wahl. Und außerdem ist es ungesetzlich, Verstößt gegen die Verfassung, was ihr da machen wollt. Aber die sagen ja noch nicht mal, es tut uns leid, aber wir müssen das machen, sondern die haben eine Lust, da drauf zu hauen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Übrigens, auf Spanisch gibt es eine Redewendung, die heißt tal para cual. Die einen sind genauso wie die anderen. Das stimmt. Die kommen gut miteinander aus. Die passen gut zusammen. Du sollst mich nicht missverstehen. Also, was ich sage, ist kein Plädoyer für die Independentistas hier. Nur dieses Argument, oder was man auch oft hört, jeder Staat würde so reagieren, nicht nur die in Madrid. Das stimmt auch, aber das ist nicht unser Bier, um das mal so zu sagen. Ja, das ist das Problem des Staates und der Regierung, aber nicht mein Problem, nicht unser Problem. Ja, also deshalb würde ich das niemals rausholen als Argument. Ja, zum aktuellen Stand dieser Situation wird es gleich im Katastrophenblock noch ein paar weitere Meldungen geben. Was ist noch passiert? Was hast du noch auf deinem Schreibtisch da liegen? Ja, glücklicher oder unglücklicherweise passiert ja immer irgendwas. Ne? Zum Beispiel Karl Marx wird dieses Jahr 200 Jahre alt. Oder Trump natürlich kotzt und rülpst wieder um sich, dass es nur so eine Freude hat. Zu Hause im Reich in Deutschland, Entschuldigung, in unserer Republik, da haben sie im Moment auch noch immer keine Regierung, aber es sieht so aus, als ob da bald was zustande käme. Dann natürlich weiter Korruption in Spanien. Also wir haben die freie Auswahl. Wir können reden, worüber wir wollen. Hast du hast du irgendwie ein Thema, was dir lieber ist zum Anfang? Oder? Wir sind ja schon ungefähr eine Stunde dabei. Bleiben wir bei Karl Marx, die Familie Marx. Da gibt es nämlich Nachfahren. Zum 200. Geburtstag von Karl Marx, der wird am 5. Mai stattfinden, werden Nachfahren im Geburtshaus des Philosophen in Trier zusammenkommen. In Treveris, so heißt das auf Spanisch. Zugesagt hätten unter anderem die Ururenkelinnen Frédéric und Anne Lonquet Marx, erklärte Elisabeth Neu, Leiterin des Museums Karl Marx Haus, das zum Jubiläum eine neue Dauerausstellung eröffnen wird. Zur Familienfeier würden außerdem Nachfahren eines Bruders der Haushälterin der Familie Marx, Helene Lenchen Demuth, erwartet. Möglicherweise könne auch TV-Moderator Günther Jauch noch zum Besuch der Zeremonie gewonnen werden. Das meinte Neu. Jauch sei schließlich Nachfahre des Mannes, der die Geburtsurkunde von Marx unterschrieben habe. Er sei der Ur-Ur-Urenkel von Emmerich Grach, damals stellvertretender Bürgermeister von Trier. Ich habe mir übrigens in den Weihnachtsferien den Film Der junge Karl Marx angesehen. Und der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also, das ist bester Schulfunk. Das ist eine sehr, sagen wir mal, lineare Handlungsführung. Marx wird da als kleiner Schelm und Raufbold auch dargestellt, als pfiffiger und nachdenklicher und toller Kerl. Und anfänglich seine erste Begegnung mit Friedrich Engels, die ist sehr unglücklich. Die können sich gar nicht ab, die kommen aufeinander wie zwei Alpha-Männchen, wie zwei Streithähne. Aber dann, in der nächsten Szene, erklären sie sich gegenseitig ihre intellektuelle Bewunderung. Beide haben die Schriften des anderen gelesen und werden Freunde. Besonders die Schrift von Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, hat Marx im tiefen Herzen getroffen. Er hat sich praktisch in diese Studie verliebt und erklärt das auch dem Engels. Und ab dann sind sie erstmal eine Weile unzertrennlich. Die haben Probleme mit der Polizei in Paris. Die können ihre Papiere nicht zeigen, müssen von den Bullen abhauen. Und man sieht einfach junge Leute, die auch mal über die Stränge schlagen, ordentlich durchzechen eine Nacht. Und das Ganze ist doch sehr, würde ich sagen, sehr sympathisch gemacht, dieser Film. Und wie heißt der? Der junge Marx? Der junge Karl Marx. Okay. Wir haben den ja hier im Niemandsland schon vorgestellt. Also ich werde mir den sicher angucken. Wann weiß ich noch nicht, aber ich im Prinzip gefällt mir sowieso der alte Marx eben auch. Wie gesagt, jetzt wird er 200 Jahre alt. Ich würde mich nicht als Marxisten bezeichnen, aber ich finde schon, der hat das Beste geschrieben, was jemals geschrieben wurde über unsere Gesellschaft, darüber, wie der Kapitalismus funktioniert. Nicht so einverstanden bin ich mit ihm, wie er denkt, wie man aus dieser Scheiße wieder rauskommt. Aber gut, jedenfalls, er hat uns wirklich ein großes Erbe hinterlassen, der große Dialektiker, und Dialektiker gibt's ja ziemlich viele, ne? Die gibt's auch sogar die Jesuiten, die könnte man ja auch als Dialektiker bezeichnen. Aber gut, jedenfalls, was der hinterlassen hat, ist eine Dialektik, die wirklich beruht auf der Realität, auf dem Materiellen, auf dem Ökonomischen, also Dialektik zwischen Lohnarbeit und Kapital zum Beispiel, oder bei der Ware zwischen Gebrauchs- und Tauschwert, oder auch zwischen Basis und Überbau. Und in dem Zusammenhang will ich jetzt mal Robert Gernhardt zitieren, zu diesem, zu der Dialektik von Basis und Überbau. Und das geht so: Die Basis sprach zum Überbau: Du bist ja heute schon wieder blau. Da sprach der Überbau zur Basis: Was ist? Das war Robert Gernhardt und Karl Marx. Bis zum Katastrophenblock, ein Lied von einer wunderbaren Sängerin. Das Album heißt Da draußen, die Sängerin heißt Sarah Lech. Und dieses Album ist wirklich ein Hammer. Da zeigt diese junge Frau ihr ganzes Können. Sarah Lech. Wir Banden, wer schreit, kann nicht gleichzeitig denken. Ich Ich schreib uns keine Parolen, wie könnt ich behaupten zu lenken? Ich weiß keine Lösung, nur Lieder, bin klüger und besser nicht. Ich weiß nichts, das mir doch Halt gibt, drum halte ich mich an ein Gedicht. Ich erwarte davon keine Rettung, ich erwarte nicht, dass es was bringt. Ich weiß nur, dass man die Angst vergisst, wenn man singt. Ich weiß, wenn wir reden vom Frieden, dann sind wir schon längst im Krieg. Ich weiß das, weil ich es spüren kann, das ist alles, was mir blieb. Ich hab keine Worte, nur Tränen, für die meisten ist das nicht viel. Ich weiß nicht, wem ich noch glauben kann, also glaube ich meinem Gefühl. Und ich weiß, dass wir es versaut haben und dass ein Wunder jetzt auch nichts mehr bringt. Aber ich weiß auch, dass man die Angst vergisst, wenn man singt. Auf der Straße kloppen und du glaubst, der Krieg ist noch weit. Hör, was sie rufen, mein Onkel, dein Bruder. Hör genau hin, dann weißt du Bescheid. Wer wütend ist, ist nicht wachsam und sieht nicht, was wirklich passiert. Wer Angst hat, fängt an zu beißen. Wer sich hilflos fühlt, funktioniert. Aber Mut heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nur, dass man trotzdem springt. Und ich weiß, dass man die Angst vergisst, wenn man singt. Niemandsland, cada sábado de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4. Es ist Samstag, der 13. Januar 2018. Die Katastrophen und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage. Thema Reallohnsteigerungen. Berlin. Die rund 17 Millionen tariflich Beschäftigten haben wegen der höheren Inflation einer Studie zufolge nur ein kleines Plus im Geldbeutel. Die Tariflöhne und Gehälter stiegen 2017 nach Angaben des gewerkschaftlichen WSI-Instituts im gesamtwirtschaftlichen Schnitt nominal um 2,4%. Zieht man die Teuerungsrate von 1,8% ab, bleibe unter dem Strich nur eine Zunahme von 0,6%. Da die Inflationsrate wieder spürbar höher ist, fällt der Reallohnzuwachs 2017 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer aus. Das sagte WSI-Tarifexperte Thorsten Schulten am Donnerstag. Zwischen 2014 und 2016 seien die Tariflöhne wegen der sehr geringen Preissteigerung real nur noch zwischen 1,9 und 2,4% geklettert und haben damit einen wesentlichen Beitrag für den ökonomischen Aufschwung in Deutschland gelegt. Thema Glyphosat. Glyphosateinsatz soll enden. Berlin. Union und SPD streben ein Ende des Einsatzes des vermutlich krebserregenden Pflanzengifts Glyphosat an. Wir werden mit einer systematischen Minderungsstrategie den Einsatz von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln deutlich einschränken. Mit dem Ziel, die Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden, heißt es in dem Eckpunktepapier der Verhandlungsgruppe für die Bereiche Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag zitierte. Thema Assange. London. Der seit 5,5 Jahren in der äquatorianischen Botschaft in London festsitzende Gründer der Internetseite WikiLeaks, Julian Assange, bekommt keinen Diplomatenstatus, wie das britische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Eine entsprechende Bitte der Regierung Ecuadors lehnte London ab. Mit einem Diplomatenstatus hätte der 46-Jährige bei Beendigung seines Botschaftsasyls einer Festnahme entgehen können. Am Mittwoch hatte Assange eine äquatorianische Ausweisnummer erhalten. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen Samstag, dem 13. Januar. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nach erfolgreicher Sondierung mit der Union, die SPD-Führung wirbt für Verhandlungen für eine große Koalition. SPD-Fraktionschefin Nahles zeigte sich im ARD-Interview zuversichtlich, die Zustimmung der Basis auf dem Sonderparteitag nächste Woche zu gewinnen. Vor allem Parteilinke und Jusos sind unzufrieden mit den Ergebnissen. Scharfe Kritik an US-Präsident Trump. Afrikanische Staaten fordern eine Entschuldigung für rassistische Äußerungen. Trump soll Länder wörtlich als Dreckslochstaaten bezeichnet haben. In der US-Regierung gebe es ein riesiges Fehlverständnis über den Kontinent, so die Afrikanische Union. Anti-Regierungsproteste in Honduras dauern an. Am Rande von friedlichen Demonstrationen gegen die Wiederwahl von Präsident Hernandez kam es zu schweren Ausschreitungen. Oppositionelle werfen der Regierung Wahlfälschung vor. Nestle will Zuckergehalt in Produkten senken. Der weltgrößte Lebensmittelkonzern hat angekündigt, diesen bis zum Jahr 2020 in Europa um 5% zu reduzieren. Bayern startet mit Auswärtssieg in Bundesliga-Rückrunde. In Leverkusen gewann der Rekordmeister mit 3:1. Für Leverkusen war es die erste Niederlage seit 12 Ligaspielen. Das Wetter, heute oft dichte, hochnebelartige Bewölkung, aber meist trocken, in den Hochlagen zum Teil Sonnenschein, -1 bis +7 Grad. Ja, Shithole States hat er die genannt, Dreckslochstaaten. Ist das ein Affe, ist das ein Typ? Das ist unglaublich, das ist nicht zu fassen. Ja, und er hat diese Äußerung getan bei einer Sitzung mit Vertretern von, natürlich von der Regierung und auch von Vertretern aus Haiti, weil da ging es konkret darüber, den Status von den 60.000 Haitianern zu klären, die er gerne abschieben würde. Ja. Und bei dieser Gelegenheit sagt er dann zu dem Thema, also nicht nur Haiti, sondern auch afrikanische Länder und Länder aus der Karibik, El Salvador und so, und sagt er doch glatt, ich kann nicht verstehen, wie wir hier Leute reinlassen aus solchen Scheißländern. Ja. Und also der gleiche Typ, wo jetzt eine andere Sache bekannt wird, also bis heute kann man ihm keine Vergewaltigung vorwerfen im strafrechtlichen Sinn, ne? Aber der hat kein Problem, so Äußerungen zu tun, wie wenn du erstmal berühmt bist, wenn du Macht hast, dann kannst du mit denen alles machen, also er bezieht sich auch die Frauen, dann kannst du mit denen alles machen, auch kannst du sie an die Möse fassen. Ja? Und das war ja nicht die einzige der seiner frauenfeindlichen Äußerungen, die er getan hat, schon während des Wahlkampfs und sogar noch vor dem Wahlkampf. Und wird jetzt bekannt, das Wall Street Journal hat es veröffentlicht, zu seinen außerehelichen Liebschaften, sagen wir das mal so. Ne? Man könnte auch sagen, seine Erfahrungen mit den Edelnutten. Ne? Da gibt's also eine jetzt, weiß den Namen nicht mehr, die hat er mal kennengelernt bei einem Golfturnier. Ne? Und die war von Beruf Pornodarstellerin. Und da hat dann sein Anwalt mit der ausgehandelten Schweigegeld von $130.000, das war ein Monat, bevor er dann gewählt wurde, also die darf nichts sagen zu dem Thema. Davor gab es eine andere Geschichte mit einem Ex-Model vom Playboy, da wurden $150.000 bezahlt, ne? Und wirklich dieser Typ, das ist der hervorragendste Vertreter der freien Welt. Unser Vorbild für den Rest dessen, was wir heute unter Demokratie verstehen. Ja, zynisch muss man werden, um überhaupt über diese Dinge sprechen zu können. Es geht um die LuxLeaks. Die LuxLeaks, Thema Luxemburg. Im Fall um die sogenannten LuxLeaks hat das höchste Gericht Luxemburgs eine neue Verhandlung für den Hauptangeklagten angeordnet. Die Revisionskammer entschied am Donnerstag in Luxemburg, der Widerspruch dieses Angeklagten gegen seine Verurteilung sei berechtigt. Seine Funktion als Hinweisgeber sei nicht ausreichend gewürdigt worden. Der Mann war, Achtung, zu 6 Monaten Haft auf Bewährung und 1.500 € Geldbuße wegen Diebstahls verurteilt worden. Was hat er denn geklaut? Daten von Steuerbetrügern. Durch die LuxLeaks waren Steuerabkommen internationaler Konzerne mit den luxemburgischen Finanzbehörden öffentlich geworden. Die immer predigen Europa und wir müssen zusammenhalten, die sind praktisch Steuerparadiesagenten. Thema Katalonien. Der Ex-Chef der katalanischen Autonomieregierung, Carles Puigdemont, will wieder ins Amt. Spaniens Regierung hält jedoch an der Strafverfolgung fest. Der abgesetzte Chef will ins Amt, er will weiter der Präsident aller Katalanen sein. Gestern wurde veröffentlicht, dass er eine Internetseite geschaffen hat oder hat schaffen lassen, wo es heißt katalanischerepublik.com. Da schmückt er sich mit dem Wappen der Generalitat und seiner Fantasierepublik, die im leeren Kasten, wie wir vorhin sagten, in der leeren Kiste existiert. Seine Antrittsrede vor dem Parlament will er entweder per Videokonferenz halten oder von einem Parlamentskollegen verlesen lassen. Ungewöhnlich, ja. Am Rande der Strapazierfähigkeit der Geschäftsordnung des Autonomieparlaments, ganz sicher. Gar unrechtmäßig kann sein. Doch all das ist nicht die Frage, auch wenn Madrid, die katalanische Opposition und die spanischen Medien dies in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Die Frage muss vielmehr lauten, warum greifen Puigdemont und die Verfechter der Unabhängigkeit Kataloniens zu diesen ungewöhnlichen Mitteln? Die Antwort: Spaniens Justiz verfolgt Politiker. Gegen alle ehemaligen Minister und Mitglieder des Präsidiums der katalanischen Volksvertretung wird wegen Rebellion, Aufstand und Veruntreuung öffentlicher Gelder ermittelt. 4 sitzen seit über 2 Monaten in Untersuchungshaft, unter ihnen Vize-Regierungschef Oriol Junqueras und 5 sind im Exil, unter ihnen Puigdemont. 55 Jahre Haft stehen insgesamt auf die 3 Delikte. Puigdemont droht bei Rückkehr die sofortige Verhaftung. Die Anschuldigungen sind so überzogen, dass sie für die Auslieferungsanträge an Belgien nicht haltbar waren. Für Rebellion und Aufstand ist, so sollte man meinen, Gewalt notwendig. Barrikaden, Brandsätze. Doch auf den Bildern der vergangenen Monate waren Menschen zu sehen, die friedlich demonstrierten. Keine Vermummten waren da am Werk, sondern ganze Familien. Nur einmal kam es zu unkontrollierter Gewalt. Am 1. Oktober, dem Tag des Unabhängigkeitsreferendums. Die Polizei schlug brutal zu und hinterließ rund 900 Verletzte. Der Widerstand blieb aber gewaltfrei. Was hier geschieht, verdient nur einen Namen: politische Verfolgung. Die Regierung in Madrid unter Mariano Rajoy, die Katalanen unter Zwangsverwaltung stellte und Neuwahlen ausrief, sowie die rechtsliberalen Ciudadanos und die Sozialisten, die diese Maßnahmen unterstützen, sind schlechte Verlierer. Die Befürworter der Unabhängigkeit haben die Wahlen gewonnen und damit erneut die absolute Mehrheit im Autonomieparlament. Politiker wegen Wiederholungsgefahr für inexistente Delikte in U-Haft zu halten oder ihnen im Falle der Rückkehr mit Verhaftung zu drohen, ist ein politisches Manöver, um das Ergebnis demokratischer Wahlen auszuhebeln. Was hier geschieht, verdient nur einen Namen: politische Verfolgung. Puigdemont hat, wie auch die anderen Exilierten und Inhaftierten, das verfassungsmäßige Recht, Parlamentarier zu sein und sich für Ämter zu bewerben, solange er nicht verurteilt ist. Madrid muss diese Rechte gewähren. Was auch immer dann dabei rauskommt. Aber Rechte sind Rechte. Thema GroKo, Große Koalition, Thema, was passiert in Deutschland? Ich habe gestern einen interessanten Kommentar im Spiegel gesehen. Da sagt der Spiegelreporter Neuwirth, heißt der Typ, glaube ich, der saß an den Türen und lauschte. Der Spiegel hat ja immer gute Beziehungen zu den innersten Regierungszirkeln und Parteizirkeln. Der meinte, bei den GroKo-Verhandlungen, die jetzt abgeschlossen sind, die SPD will noch ihre Parteibasis bei einem außergewöhnlichen Parteitag befragen, steht die CSU laut Spiegelreporter als großer Gewinner da. Die CSU hat fast alle ihre Punkte durchgedrückt, bei der Flüchtlingspolitik, bei der Steuerpolitik. Es wird keine neuen Steuern für die Reichen geben, Flüchtlinge sollen nicht die Familie nachholen. Das hat die CSU durchgesetzt. Die SPD hat kleinere Sachen durchgesetzt, die aber insgesamt, so die Analyse dieses Mannes, nicht sehr viel zählen. Das sind Geldinvestitionen für Infrastruktur in Schulen und im Gesundheitswesen. Aber die Bürgerversicherung, die Schulz eigentlich so groß angepriesen hat, dieses Zwei-Klassen-System aufzuheben, diese Privatversicherung, wo man als Patient, wenn man viel zahlt, schnell und gut behandelt wird, und dann eben die öffentlichen Krankenkassen, wo man manchmal sehr lange Wartezeiten hat, da hat sich nichts getan. Und zum Schluss hat er gesagt, und die CDU, Frau Merkel, er meint, bei Frau Merkel weiß man überhaupt nicht, was sie für ein politisches Programm hat. Ihr politisches Programm heißt Angela Merkel und die will an der Macht bleiben. Mehr lässt sich zu ihr eigentlich gar nicht sagen. So ähnlich, nur gleich, ich komme gleich auch zur Großen Koalition, aber das erinnert mich wieder sehr an das Programm, in Anführungszeichen, von der Partei von Puigdemont hier jetzt vor den letzten Wahlen am 21. Dezember. Also es ging ja im Grunde nur darum, Independentismo, Unabhängigkeit, ja oder nein, das war eigentlich das einzige Thema sowieso. Für Parlamentswahlen muss man sich ja mal vorstellen, wo es normalerweise die Parteien ihr Programm vorstellen und verteidigen und so. Und das Programm von seiner Partei war, ich muss wieder Präsident werden. Also das ist so ähnlich. Das ist der einzige Programmpunkt. Er muss Präsident werden und es gibt einen Kasten mit Republik zum Selberbasteln. Ja, und wie du gesagt hast, also die, was abgeschlossen ist jetzt bei dieser neuen GroKo, sind diese Sondierungen zwischen den drei Parteien, CDU, CSU und SPD. Und also in der Tat muss natürlich jetzt das noch abgesegnet werden. Einmal von den SPD-Mitgliedern, also die Basis muss befragt werden. Und da schätze ich mal, das wird ungestreift durchgehen. Und aber davor noch ist Parteitag bei der SPD und da müssen dann die Delegierten erstmal abstimmen und erst danach die Basis. Ja, und jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, bei den Delegierten, die sind nicht so unkritisch, da ist es nicht so klar, ob das durchgeht oder nicht. Aber gut, wir kennen ja unsere Sozialdemokraten schon seit, sagen wir mal, 150 Jahren inzwischen. Und wenn man das so beobachtet hat, was da passiert ist, ist halt immer und immer und immer das Gleiche. Wenn die Ideen, die ursprünglichen Ideen, die Prinzipien der alten Sozialdemokratie mal, wenn die stoßen gegen weiß, staatstragend sein oder wir haben ja auch eine Verantwortung für das Ganze, ne, die Interessen von unserem Land. Immer wenn das aufeinander prallt, dann wissen wir schon von vornherein, wie es ausgeht. Ne? Heute haben wir den 13. Januar und was ist passiert genau vor 100 Jahren? Am 13. Januar 1920, da gab's eine Sitzung der Weimarer Nationalversammlung in Berlin. Und das ging dann ganz konkret um das Betriebsrätegesetz. Und das war ja noch nicht mal ein Jahr, ein starkes Jahr war das nach der Novemberrevolution. Und da war das noch gar nicht so klar, wie es jetzt weitergeht. Ne? Räteregierung oder Parlamentarismus installieren, also die, sagen wir mal, Syndikalisten, die Revolutionäre auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die sogenannten freien Gewerkschaften und die SPD, also die Reformisten. Und jetzt bei diesem Betriebsrätegesetz, das da, worüber da gesprochen werden sollte bei der Nationalversammlung, wer dagegen war, gegen dieses Gesetz war eben die USPD, also der linke Flügel der USPD und die KPD. Ne? Und dann gab es am selben Tag der Sitzung eine Demonstration von 100.000 Arbeitern hauptsächlich, ne? Und die da hingegangen sind zum Parlament, um zu protestieren. Und dann hat die SIPO, die Sicherheitspolizei, das Feuer eröffnet auf die Demonstranten mit Maschinengewehren, mit Handgranaten. Und also diese Polizei, die wurde geschaffen unter der SPD-Regierung schon mit Friedrich Ebert, weil davor, ein Jahr vorher, auch im Januar war ja der Spartakusaufstand, der wurde auch niedergeschlagen und da die Rolle der Polizei ist dann kritisiert worden und daraufhin haben sie diese Sicherheitspolizei geschaffen, die SPD, wo unter anderem auch Rechtsradikale und Vertreter der alten wilhelminischen Armee mit dabei waren. Ne? Und dann gab es also 40 Tote, um die 40 Tote, mehr als 100 Verletzte. Und wer war der Anführer dieser militärischen Fraktion der SPD? Noske, also der damals gesagt hat, ein Jahr vorher beim Spartakusaufstand, auch SPD natürlich, der war inzwischen Reichswehrminister geworden und der damals gesagt hat, einer muss der Bluthund sein. Ja. Ja, und der hat dann an diesem Tag da jetzt vor genau 100 Jahren dann eben Versammlungsverbot unter freiem Himmel ausgesprochen. Und die Bannmeile um das Parlament eingeführt, die es ja bis heute gibt, ne? Also und der auch ein Jahr davor in Zusammenarbeit mit den Militärs dafür gesorgt hat, dass Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet wurden. Also das ist das Erbe der SPD und weil das halt so ist, bin ich sicher, dass die kein Problem haben, der Schulz beim Parteitag diese Linie durchzusetzen. Das Vaterland muss gerettet werden. Bist du männlich, weiblich oder etwas anderes, Werner? Oder bist du ein viertes oder fünftes oder achtes Geschlecht? Es gibt ja bis zu 60 verschiedenen sexuellen Geschlechtern und Ausdrucksformen. Und vielleicht bin ich der 61. und weiß es gar nicht. Im Oktober fällten die Verfassungsrichter einen bahnbrechenden Beschluss. Die traditionelle Einteilung der Personenstandsregister in Mann und Frau verletze die Persönlichkeitsrechte der schätzungsweise bis zu 130, 40, 50.000 Bundesbürger, die ohne eindeutiges biologisches Geschlecht geboren wurden. Früher hieß das Zwitter. Sie hätten Anrecht auf einen eigenen positiven Geschlechtseintrag. Berlin muss den Spruch nun umsetzen. Doch das ist heikel. Je nachdem, wie ernst die Bundesregierung das Karlsruher Votum nimmt, müssen nicht nur neue Regeln für Pässe oder Geburtsurkunden erstellt werden, sondern auch, Achtung, tausende deutsche Paragraphen auf Respekt vor der geschlechtlichen Vielfalt geprüft werden. Vom Wahlrecht für Gleichstellungsbeauftragte über das Transsexuellengesetz bis zu Versicherungspolicen, die Frauen und Männer unterschiedlich hohe Beiträge abverlangen. Wenn Frauen zum Beispiel weniger zahlen bei der Versicherung, was zahlt dann ein Transsexueller oder ein Intersexueller oder ein Wechselsexueller? Die gibt's ja auch. Es gibt Leute, die sagen, heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau. Die kleiden sich einen Tag als Mann und einen Tag als Frau. Es geht um mehr als bloße Formulierungen, schreibt der Spiegel hierzu. So streiten Juristen, ob das bislang nur Frauen zustehende Wahlrecht für Gleichstellungsbeauftragte noch haltbar ist. Gleichstellungsbeauftragte dürfen nur Frauen wählen. Wenn jetzt aber ein drittes Geschlecht da ist, dürfen die da mitwählen. Wenn sie nicht mitwählen, was kann man da machen? Und in welchen Gefängnissen soll der Staat verurteilte Intersexuelle festhalten? Im Frauen- oder im Männerknast? Oder soll man ein Intersexuellengefängnis bauen? Dürfen diese Verurteilten ihre Unterbringung frei wählen? Aber auch Kernfragen der Geschlechtergerechtigkeit müssen beantwortet werden. Dürfen sich Intersexuelle nur einmal oder mehrfach neu entscheiden, ob sie Mann oder Frau oder andere sind? Bis zu welchem Alter können Eltern anstelle der Kinder deren Geschlecht wählen? Soll künftig eine behördliche Zustimmung für Operationen nötig sein, die das Geschlecht eines Kindes für immer festlegen? Das Familienministerium hat schon im Herbst in einem fünfseitigen Positionspapier ein Rahmengesetz für geschlechtliche Vielfalt gefordert, einen nationalen Aktionsplan für die Belange der Betroffenen und flächendeckende Beratungsstrukturen. Viel Zeit bleibt nicht. Bis Ende des Jahres muss die neue Regelung fertig sein. Thema Pressefreiheit in der Türkei. Seit über 10 Monaten sitzt Deniz Yücel in der Türkei ohne Anklage in U-Haft. Nun reagiert er auf die Aussagen des türkischen Außenministers zu seinem Fall. Istanbul. Der seit mehr als 10 Monaten ohne Anklage in der Türkei inhaftierte Weltkorrespondent Deniz Yücel hat sich selbst als Geisel bezeichnet. In einer schriftlichen Erklärung aus dem Gefängnis in Silivri, die seine Anwälte der deutschen Presseagentur zukommen ließen, reagierte Yücel auf Aussagen des türkischen Außenministers Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu hatte in einem an Neujahr veröffentlichten dpa-Interview zum Fall Yücel gesagt, er sei nicht sehr glücklich darüber, dass es noch immer keine Anklage gibt. Yücel teilte in einem ironischen Ton gehaltenen Replik mit. Das hat mich sehr bekümmert. Schließlich möchte ich nicht, dass er meinetwegen unglücklich ist. Aber ich kann ihn trösten. Wenn ich mich daran gewöhnt habe, seit fast einem Jahr ohne Anklage als Geisel im Gefängnis gehalten zu werden, dann schafft er das auch. Zur Aussage Cavusoglus, die Vorwürfe gegen ihn seien sehr ernst, meinte Yücel, es sei beruhigend, dass wenigstens die türkische Regierung den genauen Durchblick habe. Schließlich unterliegen die Ermittlungsakten weiterhin der Geheimhaltung, sodass meine Anwälte und ich immer noch nicht wissen, woran wir sind. Die Untersuchungshaft für Yücel hatte ein Gericht im Februar mit Vorwürfen der Terrorpropaganda und Volksverhetzung begründet. Cavusoglu hatte zudem gesagt, Yücel sei seit 2015 nicht in der Türkei als Journalist akkreditiert gewesen und daher auch nicht wegen Journalismus inhaftiert worden. Der Korrespondent verwies darauf, dass er Cavusoglu im November 2016 in Ankara bei einer Pressekonferenz mit dessen damaligem Amtskollegen und heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier persönlich gesehen habe. Lügner und Heuchler also. Yücel äußerte sich außerdem zu einem neuen Notstandsdekret, wonach männliche Putsch- und Terrorverdächtige künftig in braunen bzw. grauen Overalls vor Gericht erscheinen müssen. Der Korrespondent machte deutlich, dass er solche Einheitskleidung nicht tragen werde. Jungs, eure Uniform passt mir nicht, niemals. Cavusoglu wird am Samstag, also am heutigen Samstag, zu einem Besuch bei Bundesaußenminister Sigmar Sigi Gabriel in dessen Heimatort Goslar erwartet. Vor dem Besuch hatte der türkische Minister deutlich gemacht, dass Ankara die Krise mit Deutschland überwinden möchte. Aus Sicht der Bundesregierung ist eine Normalisierung der Beziehungen allerdings ausgeschlossen, solange Yücel ohne Anklage in Untersuchungshaft sitzt. Im Vergleich dazu geht es uns ja hier in Spanien noch ganz gold, ne? Also ja. Auf dem Weg hin zum autoritären Staat, um nicht zu sagen Faschismus, da ist uns die Türkei doch schon einen Schritt voraus. Also bei uns hier sitzen bis jetzt nur Politiker im Knast und Journalisten werden manchmal angeklagt, aber im Knast sitzt im Moment wohl keiner. Aber in Bezug darauf sind die uns ja weit voraus da in der Türkei. Wo der Unterschied vielleicht nicht so groß ist oder gleich ist, ist die Korruption. Ja? Also man muss das nur immer wieder sagen, es ist unglaublich, wie viele Korruptionsfälle es gibt hier, beziehungsweise die bekannt werden und wie dann damit umgegangen wird, wenn sie erstmal entdeckt sind, ne, und öffentlich werden. Ne? Also die PP, diese Partido Popular, diese rechtskonservative Regierungspartei in Madrid, die sind 2012 an die Regierung gekommen dann, nach Zapatero, und dann wurde im Parlament gefordert, eine Kommission einzurichten, um zu untersuchen, wie es zu dieser Krise kommen konnte in Spanien und welche Verantwortung die Regierung dazu hat. Und dann, was Spanien anbelangt, war ja Immobilien, die Banken, die da wahnsinnig ohne jedes Problem Kredite gegeben hat. Es wurde gebaut und noch mehr gebaut und irgendwann ist die Blase dann geplatzt. Ne? Und da hat die PP, kaum waren sie an der Regierung, mit der absoluten Mehrheit abgelehnt, eine Untersuchungskommission einzurichten, weil da wären eben die Machenschaften von José María Aznar aufgedeckt worden. Und dann bei der nächsten Wahl 2016, da haben sie dann die Mehrheit verloren und mussten dann zustimmen, dass diese Kommission eingerichtet wurde. Und jetzt, kaum war die Kommission eingerichtet mit Vertretern von allen Parteien natürlich, was macht diese PP jetzt? Sie blockiert von Anfang an alles, was da die anderen wollten. Und übrigens unterstützt von den Sozialisten auch, dann wäre natürlich Zapatero-Regierung auch untersucht worden. Die haben sich der Stimme enthalten, ja. Und wer auch, überraschenderweise, diese neue Partei, diese Ciudadanos, die ja Propaganda damit machen, dass sie die ganzen alten Korruptionsgeschichten aufarbeiten wollen und versprechen, sauber zu sein, ne? Die haben sich auch der Stimme unterhalten. Ne? Und so haben sie es also dann erreicht, dass also weder Aznar noch Zapatero da erscheinen mussten, auch nicht die Vertreter von den drei größten Banken hier, Santander, BBVA und Caixa Bank, und auch nicht die Präsidenten von den großen Bauunternehmen, ACS, Florentino Perez und Villamir und solche Leute. Ne? Und außerdem haben sie auch noch untereinander sich verständigt darüber, dass sie also die Eingeladenen zu dieser Kommission, die da aussagen sollen, dass die nicht sprechen und dann nachgefragt wird oder so, haben sie auch noch ausgehandelt. Der erscheint, der liest seinen vorbereiteten Diskurs und akzeptiert keine Fragen. Also das ist die Untersuchungskommission, die unsere großen Parteien da jetzt ins Leben gerufen haben. Und dann ist die Konsequenz natürlich davon, dass sich so ein Typ wie Rodrigo Rato, also der damalige Wirtschaftsminister von der Partei PP, der sich dann da hinstellen kann, also der Typ, der überall drin hängt, bei den Tarjetas Black, wo die privat ohne jeglichen Abrechnung Geld ausgeben konnten und für egal für was, ne, der dafür verantwortlich ist, dass Bankia sich konstituiert hat und zur Börse gehen konnte, ne, obwohl also mit falschen Informationen über die Situation der die finanzielle Situation der Bank damals, ne, der Geld versteckt hat in Steuerparadiesen. Dieser Typ, der stellt sich dann jetzt hin vor die Kommission und hält einen Diskurs, also alles sind Lügen, alles sind falsche Anschuldigungen. Er hat das Beste gemacht, was zu machen war. Er ist für nichts verantwortlich. Ja. Millionen Menschen sind in den vergangenen 8 Jahren auf der Flucht vor Boko Haram obdachlos geworden. Etwa 20.000 kamen bei Anschlägen der islamistischen Terrorgruppe ums Leben. Zum Jahreswechsel starben erneut 25 Menschen nahe der nigerianischen Stadt Maiduguri. Die Angreifer kamen aus dem Sambisa-Wald, dem Rückzugsort der Kämpfer, die den Nordosten des Landes terrorisieren. Und die letzte Meldung kommt aus Berlin. Am Sonntag werden wieder tausende Menschen an der traditionellen Demonstration zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht teilnehmen. Und viele weitere werden direkt zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde gehen, um an dem Stein mit dem Schriftzug »Die Toten mahnen uns« und an den Tafeln mit den Namen bekannter und heute weniger bekannter Revolutionäre Blumen niederzulegen. Die Tradition der Ehrung reicht 99 Jahre zurück. Am 15. Januar 1919 wurden Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht von Freikorps ermordet. 10 Tage später trugen mehr als 100.000 Menschen Liebknecht und 32 während der Januarkämpfe in Berlin getötete Revolutionäre zu Grab. Der Berliner Magistrat hatte der Kommunistischen Partei jedoch verboten, sie im Friedrichshain zu bestatten, wo auch die Opfer der Revolution von 1848 begraben sind. Er wies der KPD einen hinteren Bereich des Friedhofs Friedrichsfelde zu, der damals für Kriminelle vorgesehen war und Verbrecherecke genannt wurde. Nachdem am 1. Juni 1919 auch der Leichnam Rosa Luxemburgs gefunden worden war, der nach dem Mord in den Landwehrkanal geworfen worden war, gaben am 13. Juni auch ihr Tausende das letzte Geleit. Ab 1920 erinnerte vor allem die KPD alljährlich im Januar mit Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen an den Doppelmord und die Niederschlagung der Revolution. Als am 21. Januar 1924 Lenin starb, entschieden die Kommunisten, das Gedenken an den russischen Revolutionär und das an Rosa und Karl miteinander zu verbinden. Es entstand die Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Ehrung. Jährlich führte die Kommunistische Partei LLL-Woche durch, deren Höhepunkt die LLL-Feier in Friedrichsfelde wurde. Winter im Niemandsland. Lieblingsbeatle, John, George, Ringo oder Paul? Du fragst nach meinem Lieblingsbeatle und ich weiß nicht, was ich sagen soll, denn du bist mein Lieblingsbeatle und du bist nicht mal bei den Beatles. Paul ist irgendwie seltsam und Ringo ist cool, aber zu speziell. Nee, du bist mein Lieblingsbeatle und du bist nicht mal bei den Beatles. Und der geheimnisvoll Stille. Du bist der Verrückte. Und dann bist du auch noch der Süße mit Brille. Hey, du bist mein Lieblingsbeatle. Und du bist nicht mal bei den Beatles. Hey, so sehr bist du mein Lieblingsbeatle. Ja, das war Frau Sarah Lesch. Wundervolles Album übrigens von dieser Sängerin. Das Album, das ich hier auf dem Plattenteller kreisen habe, heißt Da draußen. Frau Sarah Lesch ist eine Liedermacherin, die mit Gitarre und Ukulele auftritt. Sarah Lesch. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland. Werner hat da was Kinomäßiges auf dem Tisch liegen? Ja, wie immer, nächste Woche Sine Goethe Glub. Und der Film heißt Das merkwürdige Kätzchen, El extraño gatito, am Dienstag im Goethe-Institut um 20 Uhr. Direktor Ramon Zürcher, der Film ist von vor 4 Jahren und es heißt hier ein subtiler und rätselhafter Film, in dem jede Geste einfach und geheimnisvoll ist. Bueno, ich lese das mal kurz auf Spanisch vor, so habe ich es hier vorliegen. Karin und Simón visitan a sus padres y a su hermanita Clara. Esa noche habrá una gran cena a la que han sido invitados otros miembros de la familia. Los preparativos parecen rutinarios, sin embargo, el ambiente está cargado de agresividad. Nadie parece encontrarse a gusto en el círculo familiar y en particular la madre. ¿Se manifestará la discordia latente? Also, wenn ich das so lese, würde ich erstmal da vielleicht nicht reingehen, aber offenbar die Kritik war begeistert über, heißt es, ein zärtlicher Film, der leise begeistert. Ein faszinierendes Experiment, ein Wunder von einem Film. der überraschendste Film der Berlinale. Also gut, am Dienstag um 20 Uhr im Goethe-Institut. Und hast du da was dazu, zu diesem Film oder nicht? Und ja, ich habe hier einen Trailer, aber der Trailer ist mehr so Musik- und Schreitrailer. Den ja. kann man nicht benutzen. Der gibt keinen Eindruck von dem, was einen da erwartet. Dann einen Tag später, nicht im Goethe-Institut, sondern in so einem Centro Social hier in, das heißt Chaos La Jamborda, das ist da in der Nähe von der Metrostation Maragall. Da gibt es am Mittwoch von 19 Uhr bis 22 Uhr, da beginnt ein Zyklus und die sagen, da eben in letzter Zeit überall in Barcelona und auch sonst die Faschisten und die Gruppen der extremen Rechten wieder aus ihren Löchern kriechen, zu der Frage, wie kann man dem entgegentreten oder wie wurde auch anderswo oder früher dagegen angegangen, da veranstalten die jetzt einen Zyklus jeden Mittwoch, also zum Thema antifaschistischer Kampf und mit Filmen. Und das beginnt also, wie gesagt, nächsten Mittwoch um 19 Uhr. Die Adresse ist La Jamborda in der Amilcar-Straße, Carré Amilcar 125. Metrostation Maragall, das ist die Linie 1 und die Linie 5, womit man da hinkommen kann. Zwei halbe Frauenleichen gefunden. Die eine ist Kerstin Eckwall. Und die andere Tote, die etwa ein Jahr lang eingefroren war, ist Martin. Monique Brammer, 23 Jahre alt. Sie war Prostituierte und drogenabhängig. Verschwunden ist sie vor 13 Monaten. Ihre Leiche haben wir nie gefunden. Ja, das ist schon alles, was die dänischen Ermittler wissen, was gelinde gesagt unzulänglich ist. Was wir hier im Hintergrund hören, ist die dänisch-schwedische Krimiserie Die Brücke, Bronn. Dänischer Originaltitel Brönn, schwedischer Originaltitel Bronn. Eine mehrteilige Krimiserie. Die erste Staffel wurde in Deutschland 2012 vom ZDF ausgestrahlt. Ende 2013 lief in Dänemark, Schweden und Norwegen die zweite Staffel. Das Hauptmotiv der Serie ist die polizeiliche Zusammenarbeit Dänemarks und Schwedens in der Öresund-Region. Ich habe mir die erste Staffel jetzt in den Weihnachtsferien angesehen und kann nur sagen, diese Serie ist ein absoluter Hammer. Ich denke mir, alle Krimi-Fans werden schreien vor Begeisterung, weil das ist unheimlich toll gemacht und besonders die ermittelnden Polizisten, beziehungsweise die Polizistin, eine schwedische Polizistin, die heißt Saga, und diese Frau ist eine Wucht. Anstrengende. Hon är ju så otroligt koncentrerad och fokuserad och spänd. Allt annat än så här flödande som jag mer tror att jag är. Så är hon rak, spänd. Så att jag blir väldigt trött av att vara henne. Och så tänker hon ju snabbare än vad jag gör. Så då får jag ju försöka både prata och tänka så snabbt som hon gör. Hintergrund sind Verbrechensserien und globalpolitischer Terrorismus. Die beiden Städte Kopenhagen und Malmö sind unmittelbar davon betroffen. Jede Staffel entspricht dabei einer in sich abgeschlossenen Handlung. Starkes Merkmal der Reihe ist, dass viele Nebenhandlungen für den Zuschauer nicht sofort erkennbar mit der Haupthandlung zusammenhängen. Darin besteht auch der Reiz dieser Serie und dieses Krimis. Auch werden mitunter mehrere Parallelhandlungen über mehrere Folgen fortgeführt, bis sich schließlich der Zusammenhang zur Haupthandlung ergibt. Dies brachte der zweiten Staffel von der dänischen Boulevardzeitung BT die Kritik ein, dass zu viele Handlungen und wechselnde Verdächtige den Zuschauer überfordern. Gut, zu Beginn der ersten Staffel wird nach einem Stromausfall auf der Öresundbrücke eine Leiche gefunden. Der dänische Kommissar Martin Rode von der Kriminalpolizei Kopenhagen und die schwedische Kommissarin Saga Norren von der Kriminalpolizei Malmö nehmen gemeinsam die Ermittlungen auf. Einen tollen Wagen. Ja. Verdient gut die schwedische Polizei. Wir verdienen genauso gut wie sie in Dänemark. Ist trotzdem ein schöner Wagen. Sie können doch nur wegen des Wagens, den ich fahre, keine Rückschlüsse auf mein Gehalt ziehen. Kann ich nicht? Nein. Verstehst du mich gut, Daniel? Ja, klar und deutlich. Wer sind Sie? Jemand, der die Wahrheit schützen will. Warum rufen Sie mich an? Am Hauptbahnhof sind 6 Personen in lebensbedrohlichem Zustand aufgefunden worden. Den Symptomen nach könnte es sich um eine schwere Vergiftung handeln. Sonja? Ich bin's. Sonja! Er hat vor, Obdachlose zu töten. Er hat schon damit begonnen. Wahrheitsterrorist? Mein Sohn sagt, so nennen sie ihn im Netz. Den Wahrheitsterroristen. Er hat an einem Tag mehr für Obdachlose getan, als die Politiker in 20 Jahren. Wir brechen den Einsatz ab. Komm sofort raus. Einwanderer werden härter bestraft. Bürgerverbot in Schweden und Dänemark nur eine Frage der Zeit. Entschuldigen Sie die Dramatik, aber es ist schwer, sich im heutigen Medienrummel Gehör zu verschaffen. Ich gehe davon aus, jetzt Ihre volle Aufmerksamkeit zu haben. Unser Teil der Welt könnte ein wundervolles Gemeinwesen sein, wenn wir die vorhandenen uns bekannten Probleme lösen würden. Saga Norén, Länsk, in Malmö. Kriminalpolitik. Är hon i Sverige eller Danmark? Det är... En liten ligger i Sverige, men en liten ligger i Danmark. Ich habe viele Mütter und ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder und meine Väter sind schwarz und meine Brüder sind gelb, meine Mütter sind rot und meine Schwestern sind hell und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich lebe von Luft und ich lebe von Liebe und ich lebe von Licht und ich lebe von Brot und ich hab 2 Augen und ich kann alles sehen und ich habe 2 Ohren. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Was noch einmal nochmal? Wir haben einen Feind. Er lebt von unserer Arbeit und er lebt von unserer Kraft. Und er hat 2 Augen und er will nichts sehen. Und er hat 2 Ohren und er will nicht verstehen. Und er ist wir werden siegen. Und ich weiß, wir werden leben. Und ich weiß, wir werden fliegen. Und der Planet Erde wird uns allen gehören. Und jeder wird haben, was er braucht. Yeah. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit ist heil. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit, ist heil. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit, ist heil. Und es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Hola, soy Amparo y les voy a cantar La Grejema Mespinrade, exclusiv für Niemandland. Meine Ruhig, mein Herz ist wehr, ich finde sie niemals und niemals mehr. Vorhin hab ich mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Ja, das war unsere Laura, die Sängerin, die singt Oper. Und mit der haben wir uns diesen Scherz erlaubt. Gretchen am Spinnrade. Gretchen am Spinnrade aus dem Stück Faust, Dr. Faust von Goethe. Werner, abschließende Worte am heutigen 13. Samstag, Januar. Dann heißt es, nächsten Samstag haben wir den 20., nicht wahr? Richtig, gut gerechnet. Wir können ja noch eine Wette abschließen, was die SPD jetzt macht. Da stimmt sie jetzt zu oder nicht endgültig zur großen Koalition. Wie viel wird es da setzen? Also ich würde, sagen wir mal, ich bin ja ein armer Rentner, sagen wir 2 Euro setzen darauf, dass die SPD zustimmt, weil im Grunde kleben die ja am Vaterland hartnäckiger als jeden Deutsche an der Heimatscholle. Ne? Aber gut, es gibt ja auch, man weiß ja nie, ne? Es gibt ja auch andere Zeichen, die Deutsche Bahn, die tut ja ab und zu so neue ICE-Züge einsetzen und die haben alle Eigennamen, ne? Und einer der Vorschläge war jetzt für einen dieser ICE-4-Züge, wie nennen wir den? Da gab es dann Vorschläge wie Trainee McTrainface sollte der heißen oder auch entweder Helmut Kohl oder Helmut Schmidt, wieder SPD, ne? Und am Ende, wie heißt der neue Zug? Karl Marx. Da, schau her. Ja. Also wer hätte das gedacht? Naja gut, setzt du dagegen bei dieser Wette? Oder? Ja, ich wette auch. Die 2 Euro, die halte ich natürlich dicke. Leg noch 1 Euro drauf. Und Meine Vermutung ist, die werden natürlich was nachverhandeln. Auf dem Parteitag wird es sehr viel Unruhe und sehr viel Krach geben und dann werden die Genossen die Forderung stellen. Punkt A, Punkt B und Punkt C muss noch nachverhandelt werden. Unter der Bedingung stimmen wir zu. Dann wird noch etwas rausgeschlagen und dann geht's weiter. Dann geht's in die GroKo. Und dann ist das fortschrittliche Gesicht wieder gewahrt. Richtig. Ja? Okay, dann alles Gute, Werner. Viel Spaß im Kino heute Abend. Okay, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Das heutige Niemandsland wird jetzt gleich schließen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Werden Sie glücklich, bleiben Sie glücklich und hören Sie weiter Radio hier auf Contrabanda FM 91.4, 91.4. Gibt es noch mehr hörenswerte Sendungen. Unsere Niemandsland-Sendung vom heutigen Samstag wird etwa ab Montag, Dienstag im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, adeo, tschüss.